1998. Es ist das schwerste Zugunglück seit Bestehen der Bundesrepublik. Der ICE Wilhelm Konrad Röntgen aus München wird in Eschede in der Lüneburger Heide aus der Spur gerissen. Ein Radreifen am ersten Wagen ist 6 Kilometer zuvor gebrochen. Der hintere Zugteil prallt gegen eine Straßenbrücke und bringt sie unverzüglich zum Einstürzen. Die Brücke begräbt einen Teil des Zuges unter sich. Den Rettungskräften bietet sich ein Bild des Grauens. Wagen sind ineinander verkeilt, Sitze und Gepäckstücke rund um die Unglücksstätte verteilt. Aus den Waggons stöhnen die Verletzten. 88 Menschen können lebend geborgen werden, doch noch 3 Tage nach dem Unglück bergen die über 1200 Helfer Tote aus den Trümmern. Was sonst noch geschieht? Nach 16 Jahren löst Gerhard Schröder Helmut Kohl ab. Mit dem Erfolg von Sozialdemokraten und Bündnis Grünen bei der Bundestagswahl am 27. September endet die bisher längste Amtszeit eines deutschen Bundeskanzlers. Weitere Abschiede: Horst Tappert verabschiedet sich nach 24 Jahren als Oberinspektor Derrick vom Bildschirm und nach 8 Jahren nimmt der zuletzt erfolglose Berti Vogt seinen Hut als Fußball-Bundestrainer. Neu dagegen ist die Potenzhilfe für Männer. Die Pille Viagra kommt auch nach Deutschland und ist ab sofort im Handel zu haben. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.